Meine Damen und Herren, hier melden sich wieder Horst Eifler, Ruprecht Kurzrock und Harro Zimmer mit Berichten von Apollo 14, dem amerikanischen Mondlandeunternehmen. Wir erwarten in wenigen Minuten den Rückstart der Mondfähre vom Mond in den Mondorbit. Und darüber wollen wir dann berichten. Zunächst Musik. Kurz vor dem Rückstart der Mondfähre vom Mond. Letzte Daten werden ausgetauscht auf der VHF-Antenne zwischen der Kapsel und Stuart Roosa im Mutterschiff, der darüber seine Bahn zieht, und natürlich zwischen beiden Gefährten und dem Raumzentrum in Houston. Das Raumschiff Kitty Hawk wird sich zum Zeitpunkt des Starts ungefähr 67 Meilen, das sind ganz grob 100 Kilometer, hinter dem Startort befinden, und etwa 7 Minuten und 10 Sekunden wird es dauern, bis die Antares die Mondumlaufbahn erreicht hat. Man will dieses Mal ein sogenanntes kurzes Rendezvous vornehmen im aufsteigenden Teil der Bahn. Das heißt, man wird nicht eine Reihe von Umläufen vollziehen, sondern praktisch in der ersten Phase, noch vor Vollendung eines kompletten Umlaufes, sollen beide Schiffe miteinander gekoppelt werden. 50 Sekunden noch bis zum Start. Der übrigens mit einer Minute hinter dem vorgesehenen Zeitplan erfolgt, eine Minute später. 45 Sekunden und der Countdown läuft, sagte eben Al Shepard. Zwischen beiden Fahrzeugen ist ja die VHF-Verbindung installiert, das heißt, es geht nicht mehr über Houston. Man kann sich untereinander direkt verständigen. I don't think Stu would appreciate that term. Es ist natürlich ein sehr spannender Moment, denn dieses Fahrzeug hat ja nur noch eine Aufstiegsdüse. 11 Sekunden noch. Das System ist armed, das heißt, es ist geladen. 3, 2, 1, 0, Zündung. Zündung des Triebwerks der Mondfähre, Aufstieg. Sie haben sie erhebt sich von der Oberfläche. Alles sieht gut aus. Ja. Auch die Bodenstation bestätigt es. Zur Westseite, das ist also die astronomische Westseite des Mondes. Wenn wir jetzt zusehen könnten, würden wir sehen, dass die Fähre sich nach rechts von unserer Sicht aus erhebt. Wir müssen natürlich daran erinnern, dass sich jetzt dieser Start in umgekehrter Reihenfolge entsprechend zur Landung vollzieht. Senkrecht steigt das Schiff auf, um dann langsam sich zu neigen, bis es parallel zur Mondoberfläche fliegt. Alles sieht ausgezeichnet aus. Eine Minute etwa ist die Fähre jetzt auf der Fahrt. Die Sprechverständigung ist ausgezeichnet. Vielleicht sollten wir auch daran denken, dass es ja zwei Batterien sind, die dort drin sind. Eine Batterie machte etwas Kopfschmerzen, man sprach vom Abbruch der Mission, aber die Batterie hat funktioniert, das Fahrzeug fliegt und wird und wahrscheinlich die Umlaufbahn erreichen. Vielleicht auch noch einmal zur Erläuterung, dass es sich ja nur um das Oberteil des ganzen Fahrzeuges jetzt handelt, ja. Das aufsteigt. Die Beine sind unten stehen geblieben, also wenn das Raumschiff jetzt die Neigung nimmt und horizontal zum Mond fliegt, dann sieht es nicht mehr so aus wie bei der Landung, nicht mehr die große Spinne, sondern nur noch das Oberteil, dieser kleine Raum, in dem sich die beiden Astronauten befinden. Viele schöne Dinge stehen ja jetzt auf dem Mond, unter anderem auch das MET und viele Instrumente. Nur alles, das Wichtigste wird mitgenommen. Alles sieht ausgezeichnet aus. 4000 Meter sind sie schon in der Höhe. 4 Kilometer, 12.000 Fuß wurde eben gesagt. Der Aufstieg ist ja relativ langsam. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Start von der Erde. Es geht an und für sich recht gemütlich. Nein, denn es handelt sich ja um ein vergleichsweise schwaches Triebwerk. Genau. All the guidance and navigation systems look good. Alle Navigationssysteme sehen gut aus, wird eben aus Houston bestätigt. Auch Rusa ist an der richtigen Stelle und auch bei Rusa geht alles in Ordnung. Man hat ja doch in letzter Zeit sehr wenig von Stuart Rusa gesprochen. Man hat sich wirklich nur auf diese beiden Astronauten konzentriert. Ja, aber jetzt kommt ja auf Rusa wieder ein entscheidendes Manöver zu, nämlich das Koppelmanöver mit der Fähre. That may vary a little bit depending upon the actual thrust you get out of the engine. The guidance won't steer for a time, of course, it'll steer for the velocity. Die Sprechfunkverbindung ist wirklich ausgezeichnet, wie Sie sagten, Horst Eifler. Man hat wirklich den Eindruck, unmittelbar dabei zu sein. Langsam entfernen Sie sich jetzt also von dieser grau-grünen Oberfläche des Mondes. Die Krater treten langsam aus Ihrem Blickfeld. Können Sie eigentlich in diesem Augenblick den Mondboden sehen? Ich möchte annehmen, dass zurzeit bereits der Neigungsvorgang beginnt, sodass Sie jetzt praktisch mehr und mehr aus dem Fenster den Blick verlieren und langsam wird sich der nachtschwarze Himmel in das Blickfeld schieben, sodass Sie vom Mond wahrscheinlich in dieser Phase nicht mehr viel sehen. Und eine etwas müßige Frage ist es wahrscheinlich, ob Sie Ihrem Platz gegenüber, den Sie nun verlassen, nachdem Sie dort eine ganze Weile waren, so etwas wie ein Heimatgefühl entwickeln werden, ob Sie sagen, da waren wir, da haben wir gearbeitet. 3,5 Minuten sind jetzt die beiden Astronauten schon im Aufstieg. Sie brauchen rund 7 Minuten, um die Umlaufbahn zu erreichen, in der sie sich dann mit Rusa und dem eigentlichen Raumschiff treffen. Es wurde gesagt, dass weiter alle Systeme gut funktionieren und weiter Go ist. Diese Mission war ja zweifellos für beide Astronauten außerordentlich anstrengend. Sie haben ja nur eine relativ kurze Ruhepause zwischen dem Einstieg und dem Wiederstart gehabt. Und ich glaube, das Erste, was Sie tun werden, wenn Sie im Mutterschiff sind, dass Sie endlich einmal die Zeit für einen ausgiebigen Schlaf benutzen werden. 4 Minuten und 23 Sekunden. Alles sieht ausgezeichnet aus. Ed Mitchell is the slightly deeper voice that you hear. Von den beiden Stimmen, die man im Hintergrund hört, hat Ed Mitchell die etwas tiefere Stimme. Wir hatten manchmal eigentlich fast den gegenteiligen Eindruck. Wir hatten den Eindruck, dass Al Shepard eher einen Brummton hatte, aber man kann sich da täuschen. Shepard says autoplane looks good. That's Mitchell. In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass beim Rückstart von Apollo 12 ja Pete Conrad sogar das Triebwerk etwas zu lange brennen ließ in der Freude über den Aufstieg. Es hatte keine nennenswerten Folgen, aber ich glaube, diese beiden Männer sind außerordentlich konzentriert und warten nur auf die Kitty Hawk. Rusa fotografiert die aufsteigende Mondfähre. Übrigens, wenigstens ist das sein Auftrag. Und gegen Ende der Brennvorganges wird die Mondfähre ungefähr 2,5 Kilometer vom Mutterschiff entfernt sein. Alles sieht nach wie vor gut aus. H dot, pings and eggs. H dot is what, Jay? H is your altitude. Your H dot. Shepard geht die einzelnen Daten durch. Er sagt, der Neigungswinkel stimmt, die Geschwindigkeit stimmt und so weiter. Und so überprüfen sie, ob sie auch wirklich genau da landen, wo sie hinwollen. Es wird immer ein schönes Wort gebraucht, PINGS, das heißt Primary Inertial Guidance System. Das ist die Trägheitsnavigation, das Hauptnavigationssystem. Und man muss sich auch wirklich, wenn man diese Dinge oft hört, an diese Begriffe erst einmal gewöhnen. Would you believe 23 per second, 22 kilometers per hour? 22 Kilometer pro Sekunde. Ja. 22.000 Meter pro Sekunde beträgt jetzt die Geschwindigkeit. 6 minutes and a half, less than a minute to go in the burn. Weniger als eine Minute noch bis zum Brennvorgang. Diese Zahl, die ich übrigens eben gegeben habe, war falsch. 22 Stundenkilometer. Ja, genau. Das wäre etwas sehr viel gewesen, 22.000 Kilometer pro Sekunde. Aber man hört so viel Zahlen im Kopfhörer, dass man zunächst einmal wirklich fragen muss, um was handelt es sich. Ja, aber wir wollen uns ja nur daran zu erinnern, dass die Erdfluchtgeschwindigkeit 7 Minuten sind es jetzt. Entschuldigung. Es ist der Zeitpunkt, in dem jetzt eigentlich der Umlauf erreicht sein müsste, in dem man sich mit Rusa treffen kann. Okay, sagte Shepard, wir sind im Umlauf. Wir sind auf der Mondumlaufbahn, das heißt jetzt also auf der gleichen Bahn, auf dem sich das Mutterschiff befindet. It is the pins, that's what you hope for. Der Motor ist also abgestellt jetzt wieder und die Mondfähre, das Oberteil der Mondfähre hat jetzt seinen eigenen Umlauf, hat jetzt einen eigenen Orbit, ist also wieder vom Motor unabhängig, hat die Fluchtgeschwindigkeit, die nun das Gefährt im Umlauf hält, die Fluchtgeschwindigkeit, die die Gravitation des Mondes aufhebt. Und nun wird man natürlich Kurskorrekturen machen müssen, um sich langsam dem Raumschiff zu nähern, in dem Roosa sitzt. Und dann wird das Rendezvous eingeleitet, etwa gegen 20.33 Uhr. Da wird man dann versuchen, in einer Farbfernsehübertragung die Annäherung der beiden Raumschiffe zu zeigen. Das ist das erste Mal, dass man das macht und es wird dann besonders spannend sein zu beobachten, ob der Kopplungsvorgang gelingt, der ja beim ersten Mal, als man die Mondfähre auspackte und sie ankoppeln wollte, nicht geklappt hatte. Das ist also diesmal dann ein besonders spannender Vorgang. Wir wollen alles Gute wünschen. Ich glaube, wir können uns dann zunächst einmal verabschieden und werden uns im Laufe des Abends wieder melden, um über den weiteren Vorgang, das Rendezvous-Manöver und das Kopplungsmanöver zu berichten. Es verabschieden sich zunächst Horst Eifler, Ruprecht Kurzrock und Haro Zimmer. Auf Wiederhören.